80% der amerikanischen Bevölkerung. Zugedröhnt mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Überall, kleine Farmen, ein paar Drogenlabor. Boom! Und dann kochen wir da rund um die Uhr. Und dann kochen wir da rund um die Uhr. Und dann kochen wir da.